Als nächstes spricht zu uns Thomas vom offenen antifaschistischen Treffen. Genau, ich möchte nicht zu viel zu vorwegnehmen, ich übergebe einfach das Wort. Liebe Antifaschistinnen, liebe Antifaschisten, wie bereits in der Moderation vorweggenommen, stehen wir hier heute nicht zum ersten Mal vor der Badener Landhalle. Und auch heute ist wieder jede Menge Parteiprominenz der AfD vor Ort. Neben den Karlsruhe-Abgeordneten Marc Bernhard und Marc Jongen sind vor allem natürlich Alice Weidel und Markus Frohnmeier bekannte Namen. Gerade letzterer ist einer der rhetorischen Scharfmacher seiner Partei und viel weniger durch Inhalte, aber vor allem durch seine Nähe zur extremen rechten Szene auf. Damit ist er eines der vielen Bindeglieder zwischen den Parlamenten und der extremen Rechten auf der Straße. Er besorgte in der Vergangenheit zahlreichen Personen mit rechtsradikalem Hintergrund eine Arbeitsstelle in seinem Abgeordnetenbüro und liefert durch seine radikale Stimmungsmache Vorschub für das Wiedererstarken rassistischer und rechter Gewalt. An dieser einen von vielen, vielen Schnittstellen lässt sich beispielhaft die gesellschaftliche Dimension des von der AfD vorangetriebenen Rechtsrucks der vergangenen Jahre sehen. Die AfD ist der parteipolitische Arm der Extremrechten, die sich durch die vergangenen Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg legitimiert fühlen, ihren Hass und ihre Hetze auch immer mehr auf die Straße zu bringen. Rassismus und rassistische Gewalt sind immer noch gesellschaftsfähig. Und die AfD nutzt das schamlos aus und fördert es sogar, um ihre eigene Machtbasis und Ideologie zu stärken. Gerade hier und heute wollen sie mit diesem BürgerInnenempfang die Vernetzung zwischen Lokal- und Bundespolitik vorantreiben und ihre Ideologie noch weiter in den Köpfen der Menschen festsetzen. Und das alles erzählen wir nun schon seit Jahren. Immer und immer wieder haben wir vor dem Rechtsruck gewarnt und dessen negative Auswirkungen sowohl in parlamentarischen Prozessen als auch ganz konkret im Alltag der Menschen hervorgehoben. Und wie viele rassistische Ausfälle und Schulterschlüsse mit extrem rechten Organisationen muss es von Seiten der AfD noch geben, bis es endlich alle verstanden haben. Die AfD ist keine bürgerliche Partei. Die AfD erzeugt Gewalt. Und die AfD ist bereit, dafür alle Mittel zu nutzen. Aber was bedeutet das jetzt für uns? Wir AntifaschistInnen, die wir das ja erkannt haben, wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen, uns auf diese besserwisserische Position zurückziehen. Wir dürfen nicht nur mahnend den Zeigefinger heben im Sinne von, das haben wir ja schon immer gesagt. Wir dürfen uns nicht damit begnügen, belehrende Kommentare von der Seitenlinie abzugeben. Denn letzten Endes geht es doch darum, aktiv was zu tun und der AfD auch ganz praktisch auf allen Ebenen mit allen Mitteln zu begegnen. Das beginnt ganz konkret im Alltag. Mischt euch ein und steht auf, wenn ihr Rassismus und Sexismus bemerkt. Entfernt rechte Propaganda, seid aufmerksam in Betrieben, Schulen und auf der Straße. Und vor allem engagiert euch aktiv gegen rechte Hetze und Faschismus. Kommt zum Beispiel zum offenen antifaschistischen Treffen Karlsruhe, jeden ersten Donnerstag im Monat im Barrio 137 in der Südstadt. Denn es braucht Antifaschismus. Denn es braucht Antifaschismus als Selbstschutz und als Schutz für Betroffene rechter Gewalt. Denn in letzter Konsequenz fällt diese Aufgabe immer auf selbstorganisierte Antifas zurück. Denn bei immer häufiger werdenden Nachrichten über neue rechte Netzwerke in Polizei und Bundeswehr wird deutlich, auf den Staat ist dabei kein Verlass. Die AfD bildet eben nur die Spitze des Eisbergs, quasi der sichtbare Teil der rechten Strukturen und Netzwerke, die sich durch die gesamte BRD und ihre Institutionen ziehen. Letztendlich müssen wir es sein, die in der ersten Reihe stehen, wann immer FaschistInnen und Rechte versuchen, ihren Hass und ihre Ideologie auf die Straße zu bringen. Zum Beispiel auch wieder am 25. April in Offenburg, wenn die AfD ihren sogenannten Sozialbundesparteitag abhalten will. Doch wer mal versucht hat, sich mit dem Sozialprogramm der AfD zu beschäftigen, merkt schnell, dieses existiert gar nicht wirklich. einzig schwammige Aussagen einiger Einzelpersonen sowie einzelthemenbezogene Positionspapiere zeugen von einem durch und durch neoliberalen Konzept. Die AfD, die sich gerne als Partei der kleinen Leute gibt, ist in Wirklichkeit eine Partei für die Besserverdienenden. Oder, wenn man es denn so weit runterbrechen will, eine Partei der Bonzen und des Kapitals. Im Gegensatz dazu ist für uns natürlich klar, dass wir soziale Kämpfe gemeinsam kämpfen müssen. Und der Kampf gegen die AfD und den Faschismus der erste Schritt in eine wirklich solidarische Gesellschaft sind. Macht deutlich, dass wir konsequent und geschlossen stehen, um der von der AfD angeführten völkisch-ideologischen und faschistischen Spaltung entgegenzutreten. Hoch die internationale Solidarität! Danke Thomas für diesen Redebeitrag. Es ist mir gerade ein Fehler unterlaufen, der AfD-Landesparteitag, wie ich vorhin angekündigt habe, der hat sich nochmal verschoben. Also es scheint auch ein bisschen Uneinigkeiten rein der AfD zu geben, was vielleicht auch gar nicht schlecht ist. Aber die machen ihn jetzt am 15. 16. Februar in Böblingen und nicht in Kehl, nur damit es keine Verwirrungen gibt.